sein. So wie ihr wirklich seid, tötet mich mit Schmerzen, euren Lügen und euren Neid. Ihr werdet mich niemals verstehen, niemals mit anderen Augen sehen. Ich werde wohl niemals wie ihr seid. Ihr werdet mich niemals verstehen, niemals mit anderen Augen sehen. Ich werde wohl niemals wie ihr seid. Better!